schöner Böhmerwald, dich möcht ich bald wiedersehen. Beschützt dich Gott, du deutsche Perle, beschützt dich Gott, mein schöner Böhmerwald. Grüß dich Gott, du grüner Tannenbaum, grüß dich Gott, du Waldeszier, du trotz jeder Sturmes Macht, gleich des deutschen Volkes Kraft. O traute Heimat, schöner Böhmerwald, dich möcht ich bald wiedersehen. Beschützt dich Gott, du deutsche Perle, beschützt dich Gott, mein schöner in der Welt. sie sang, vergiss die Heimat nicht, da draußen in der Welt. Und weiter sang die Lerche mir, wenn wieder kommt der Mai, dann kehr mit mir zum Wald zurück, zur Heimat froh und frei. Dann kehr mit mir zum Wald zurück, zur Heimat froh und frei. Und nächstes Jahr, wenn kommt der Mai, kehr ich zum Wald zurück, zum schönen grünen Böhmerwald, zur Heimat meinem Glück. Zum schönen grünen Böhmerwald, zur Heimat meinem auf der Hort zwiegert's der Grün. Es strahlt im Silberglanz Berg und auch Tal. Das ist die schönste Zeit, die mich so freut. Ja, wann der Mond in seiner Pracht so vom Himmel runterläuft, Schiff kam manches oft, ganz unverhofft. Drum hat alles war so gern, unser Mond und seine Stern. Denn es ist, wie's jeder sieht, unser Himmelslicht. Denn es ist, wie's jeder sieht, unser Himmelslicht. Mond noch dies, Mond noch dies, Juhat's der Pur. Er schleicht durchs Dörfer wie eine kurze Stadt, sein Dirndl zu. Er lohnt sich's laut, der Laut lebt nur im Sinn. Sie macht ins Fenster auf, schubst, er war drin. Ja, wann der Mond in seiner Pracht so vom Himmel runterlacht, dort schiebt gar manches oft ganz unverhofft. Schaut der Mond ins Kammerlein, denkt sie da leicht ihn nicht nein, wann sie zwar dann bussen gern, brauchen's Kolodern. Wann sie zwar dann bussen gern, brauchen's Kolodern.